Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei einem neuen Podcast Helden der Straße und Videopodcast. Denkt dran, ihr findet unsere Folgen auch bei Spotify unter dem gleichen Namen. An meiner Seite Druckverlust. Rainer, grüße dich. Einen wunderschönen. Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Heute frage ich mal. Ja. Ja, also du wirst ja schrecken, wenn du mal mein Video zusammenschneidest, also mein Bild kriegst. Ich habe mir einen leichten Sonnenbrand eingehandelt. Nein. Gestern, doch, also ich muss dazu sagen, ich komme ja aus dem ländlichen Raum und wir machen so einmal im Jahr immer Holz. Mhm. Ja, so kenne ich von früher. Mhm. Genau, so Waldanschaften oder wie das da heißt. Also man hat Rechte, im Wald da Holz machen zu können und dann bezahlt man das da, die Meter. Und da treffen sich dann entsprechende die Holz bekommen. Und freiwillige Helfer mit Treckern und was weiß ich. Und dann fahren wir zu den einzelnen Leuten hin und laden da dann Holz gemeinsam ab. Und danach gibt es dann Grillen und das ein oder andere Klitschko-kleine Bierchen. Mhm. Ja, ja, ja, was soll ich sagen? Ne? Ich habe einen kompletten Filmriss, Alter. Dann war das Bierchen aber sehr klein. Denn, also... Oh, ja, der eine hatte dann noch so aus Tschechien so einen 70-prozentigen Schnaps geholt. Boah, Junge, der hat mir, ich glaube, ja, also ich kann mich ab dem Weg nach Hause, ich wurde ja abgeholt von meiner Freundin, wurde ich abgeholt. Die meinte, ich hätte so eine selbstgemachte Salami ja mitgebracht, die haben sie mir geschenkt. Mhm. Und die habe ich auf die Motorhaube gekloppt und habe ihr die ganze Zeit während der Fahrt die Salami gezeigt und habe ihr 15 Mal erzählt, hier, die haben wir geschenkt bekommen. Und vorhin, nur kurz bevor wir das Podcast gestartet haben, bin ich kurz im Kühlschrank, hab hier ein leckeres Bierchen geholt und hab die Salami rausgeholt und hab ihr die nur gezeigt und hat gesagt, weh, du erwähnst nochmal, dass wir die geschenkt bekommen haben. Ich hab Angst um mein Leben. Nee, und ich hab es halt genossen, Sonnenstrahlen, wirklich. Und das Problem ist, ich hab mal jetzt meine Brille abgenommen, vielleicht sieht man das, ich habe halt den Sonnenbrillenabdruck, ich Eierkopf. Zum Glück trage ich jetzt so auch eine Brille, weil, ja, du siehst halt wirklich, wo ich die Sonnenbrille auf hatte, alles andere ist rot. Mhm. Und um die Augen ist weiß. Geil. Weiß. Sonnenbrand made in Germany, ne? Ist ja eine Seltenheit. So, man muss das ja auch mal erwähnen, ne? Also in der letzten Zeit zumindest, ne? Ja, in der letzten Zeit. Und ich freue mich wirklich wieder. Es ist einfach wieder ein anderes Lebensgefühl, die Sonne zu spüren. Ich liebe es ne? Ja, ja. Und vor allen Dingen jetzt ist die Jahreszeit bzw. das Wetter ist gerade so, dass ich endlich mal Fenster aufmache. Jetzt im Moment ist es zu, sonst haben wir ja ganz schön viel Lärm gleich im Podcast, deswegen lasse ich es auch zu. Aber das wird ja auch mal Zeit, ne? Das wird wirklich Zeit. Ja, das ist ja das Schöne an unseren vier Jahreszeiten, dass man immer so eine Jahreszeit hat, da gibt es halt immer irgendwas Besonderes, zum Beispiel Winter, der Weihnachtsmarkt und so. Ne, aber man ist dann auch froh, also ich, wenn der wieder weg ist. Und dann hat man ihn nach einer gewissen Zeit satt und dann kommt eine neue Jahreszeit, da freut man sich drauf. Und ich sag dir auch, im Hochsommer, wo wir da so 40 Grad hatten, das war mir auch too much. Oh, das, ja. Aber das ist halt das Schöne in unserem Breitengrad, dass man halt diese Jahreszeitenwechsel hat, wo man sich dann wirklich drauf freut und wenn man die Jahreszeit dann irgendwann wieder satt hat, aus irgendwelchen Gründen, dann kommt halt eine neue. Und das finde ich halt wirklich sehr cool. Ja, ja, finde ich auch. Und deswegen habe ich mich so gefreut, habe mich dann beim Grillen dann hingesetzt, in die Sonne und das war dann ein bisschen zu viel. Aber... egal, ich brauchte Sonne. Ja, ja. Wie war deine Woche? Meine Woche, die war echt super eigentlich. Also ich kann mich nicht beschweren. Wieder viele neue Dinge, die sich eröffnet haben und so. Und da muss ich jetzt erstmal gucken und ich will nicht zu viel verraten. Da reden wir privat drüber. Aber es war eine sehr angenehme Woche tatsächlich, ja. Gestern habe ich dann auch noch einen Podcast gestartet. Ich habe irgendwas in deiner Insta-Story gesehen. Was hat es damit auf sich? Das war durch Zufall, habe ich den jungen Mann kennengelernt. Und das war ein Raid tatsächlich. Also ich raide ja jeden Tag, wenn ich sobald ich live bin natürlich. Ne? Klar, wenn ich nicht live bin, kannst du nicht raiden. Oh, ja. Und ich fand den mega sympathisch und entspannend. Und dann hat er gesagt, so, hast du nicht Bock auf einen Talk bei Twitch? Dann haben wir dann gestern einen Talk gemacht. Und das waren 4 Stunden und das ging rum wie 20 Minuten, du kennst das. So, da weißt du ganz genau, jetzt, das passt. Ne? So, wenn du da, wollte ich gerade sagen, wenn das so schnell rumgeht, dann passt das. Ja, genau. So, und dann kamen eigentlich die Zuschauer. So, ich habe das selber nicht gestreamt, das hat also der Mickey heißt der, hat das gestreamt. Und das ist auch bei den Zuschauern sehr gut angekommen und dann ging es denn los. Ey, wollt ihr nicht jede Woche einen Podcast machen? Ich sage, ich habe doch schon einen mit Guy und so. Ja, noch einen. Ich denke, So. Und mal gucken, was draus wird. Erstmal schauen. So. Ich denke mal nicht, dass wir wie da. Wie heißt denn der Podcast? Wir haben noch keinen Namen, noch nichts. Ah, also, der Namenlose. Genau, richtig. Das ist gestern erst entstanden, die Idee, ne? So. Ach so. Und ich sabbel ja gerne so. Und dann, der wird es dann auf YouTube veröffentlicht. Ich jetzt nicht, aber er wird es veröffentlichen. Und den Podcast gibt es dann von meinem eigenen Podcast, kann man den dann nochmal nachhören. Ich habe ja auch noch einen mit Druckverlust, ne? So, und mal gucken, wie wir den nennen. Du bist jetzt der richtige Podcaster hier. Das, ich finde, Podcast macht wirklich Spaß, ne? Das, also ja. Ich habe da Bock drauf. So, naja, du merkst es, sonst wären wir nicht jede Woche hier mit ein paar Ausnahmen, so, ne? Das, genau, ja. Genau. Wenn es zeitlich sich immer zulässt, aber wir versuchen das immer dann hier auch hinzubekommen. Ich habe mich auch tatsächlich sehr beeilt. Ich war bis vor einer Stunde auf dem Lohfelder Rüssel. Stimmt. Truck Show. Ja, richtig, Truckertreffen. Truckertreffen. Ich bin da wie so ein Geheimagent ganz schnell rein, zwischen den LKWs durch, an dem bestimmten LKW, wo ich hin wollte, denn ich hatte mich mit Daniel Schewe verabredet, der bei den Asphalt-Cowboys das eine oder andere Mal dabei war. Mhm. Und den kenne ich ja auch schon sehr lange und habe mit ihm ein Interview geführt. Und danach war ich dann noch kurz eine Pommes da essen und bin von zwei Zuschauern halb zu Tode erschreckt worden, weil, also, die haben ja immer das Talent, sich, die beamen sich, die sind auf einmal irgendwie da. Die spawnen, glaube ich. Die spawnen direkt neben mir. Und ich hatte meine Pommes in der Hand, meine Freundin stand vor mir, ich habe mit ihr unterhalten und dann stand der wirklich, man ist es ja seit der Corona-Zeit irgendwie noch nicht so richtig gewöhnt, stand er so 5 Zentimeter hinter meiner Schulter und sagt, hey Kai, darf ich dich was fragen? Und ich hab halt einen halben Meter gemacht, oben, weil ich mich so erschrocken habe, weil davor jemand mit mir ein Foto machen wollte und der auch gespawnt ist auf einmal. Und die spawnen einfach, die sind einfach da. Yeah, und bin dann aber auch ganz schnell wieder weg, weil der sagte, ja, kommst du mit zum LKW, kann ich dir meinen LKW zeigen, weil der hat tatsächlich... Das war sehr, leider ist nicht auf der Kamera, sondern weil ich ja gerade Pommes gegessen, die Kamera war aus. War der sehr nett. Ich weiß leider seinen Namen jetzt nicht, aber der hört auch unser Podcast, also er weiß von dem Podcast und dann wird er sich wahrscheinlich angesprochen fühlen. Während ich die Pommes gegessen habe, erzählte mir, er wollte sich, also das war unfassbar, er sagte, ich wollte mich eigentlich nur bei dir bedanken. Okay. Und ich sage, du wolltest dich bei mir bedanken. Ich sage, wofür? Und da meinte er, dass du mir durch die Lehrzeit als zum Berufskraftfahrer geholfen hast. Er war wohl das ein oder andere Mal vielleicht fast am Aufgeben oder so. Und er hat halt viel gelernt durch meine Videos und er hat sich an den Satz von mir erinnert, dass auch wenn es mal richtig scheiße läuft, weiter durchkämpfen und dranbleiben und bla bla bla. Und da wollte er sich tatsächlich einfach nur für bedanken und hat sich gefreut, mich persönlich zu treffen und wollte dann halt noch mit seinem LKW. Ich habe gesagt, du, das geht leider nicht, weil wir müssen das Podcast aufnehmen. Ich mache ja einen Podcast mit dem Rainer. Da meinte er, ja, das kenne ich. Ich sage, genau, und wir nehmen mal um 15 Uhr auf. Und ich sage, jetzt haben wir 13 Uhr, eine Dreiviertelstunde fahre ich wieder zurück. Ich sage, ich muss mich da ein bisschen beeilen und bin dann auch ganz schnell von dem Rüssel wieder weg. Bin aber des Öfteren sehr nett angesprochen worden und zum Beispiel, da war so eine Truppe mit einer Mädel, nee, zwei Mädels und mehrere Männer, die da was gegessen haben, saßen da auf dem Boden quasi und da bin ich da vorbeigegangen und dann sagte das Mädel, ach, den kennen wir doch auch von YouTube. Ich so, ja, morgen. So, ne? Und dann rief sie mir noch hinterher, das hörst du öfters, oder? Ich sage, ja, nahezu unausgesetzt. Bei mir ist es noch nicht so oft, aber es ist immer, bis jetzt habe ich da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht in der Öffentlichkeit, aber waren geile LKWs da. Es waren sehr, sehr geile LKWs da. Aber wie gesagt, ich hatte nicht so die Zeit. Ich wollte ja eigentlich den Samstag mal hin, wenn da wirklich Party ist. Und aber ich konnte halt, wie gesagt, familiär ging vor gestern und also das Holz machen, nicht das Saufen. Ja. Und deswegen konnte ich nicht. Aber ich habe mir mal fest vorgenommen, mal endlich mal wieder da zu sein. Ich hatte ja auch eigentlich über Dritte versucht, da einen Live-Auftritt hinzubekommen, also musikalisch quasi, Seite an Seite. Aber irgendwie hätte sich dann keiner mehr gemeldet. Schade. Ja. Was jetzt hier, Lohfeldener Rüssel. Genau, auf Lohfelder Rüssel, genau. Genau. Aber, ansonsten bin ich bei TikTok öfters verlinkt worden, und zwar die Partei Die Linken. die waren jetzt bei den bei den streikenden LKW-Fahrern, also der polnische Spedition, da sind die aufgetaucht. Ja, das habe ich am Rande mitbekommen, ja. Ja, was ist denn in die gefahren? Was wollen die denn? Also sag mal ganz im Ernst. Also vielleicht haben die da einen Promo-Move drin gesehen. Vielleicht. Ja, ja. Also. Ja, ja, ich werde da noch einen TikTok zu machen, weil viele bei TikTok drunter geschrieben haben, mich würde mal, also es ist viele interessiert, wo meine Meinung, was ich dazu sage. Und dann werde ich dazu mal meine Meinung kundtun bei TikTok. Mhm. Einige wollen auch, dass ich da mal hinfahre. Ist es bei dir auch so? Zu TikTok? Nee, also zu dem LKW-Streik zu TikTok. Ich wäre hingefahren, aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Und nächste Woche fahre ich ja die Nachtschicht, da kann ich dann auch nicht hin. Mhm. Die Frage ist, mein Polnisch ist auch nicht so geil. Also, ja, die sind ja, das sind ja, glaube ich, auch keine Polen. Das sind ja, irgendwo aus irgendeiner anderen Nationalität, ne? Ja, ja. So, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da soll, ne, wenn ich ganz ehrlich bin. So, ey, die streiken für ihr gutes Recht. Fertig, lass sie. Das, waren schon alle da, jeder weiß von denen. Das, genau. Der Drops ist gelutscht. Ja, ja, klar. Ne? Also von daher werde ich da. Hast du spezielle Fragen irgendwo gefunden? Nee, tatsächlich nicht. Ich guck mal nach, ob ich auch wirklich nichts übersehen habe. Es waren diese Woche und auch letzte Woche keine Fragen. Lob haben wir bekommen, ganz viel. Und das ist schön. Das, aber Fragen nicht. Nee, nein. Wir sind jetzt auch dabei, tatsächlich die gute, ich habe den Namen vergessen. Die kümmert sich jetzt und sucht Locations für uns raus. Da hatte ich die auch noch nicht, ich noch nicht drauf angesprochen. Ja. Ich habe hier so ein Dings offen hier, wo es darum geht, dass wir für das Live-Podcast Location finden. Mhm. Also wir sind da dran und da freue ich mich tierisch drauf, wenn es dann endlich losgeht. Ja, da freue ich mich auch drauf. Also wie gesagt, das Management ist dran. Ich habe das auch schon ein paar Mal im Stream erwähnt tatsächlich, ne? Und freuen sich viele drauf, ne? Da, also, ich habe gesagt, dass die erste Location wird irgendwo Mitte Deutschland sein, weil ganz genau wissen wir es ja auch noch nicht, ne? Aber genau, ich habe angegeben, dass wir Mitte Deutschland irgendwo da sind und ich hatte ja, wie gesagt, heute jetzt auch nur, also ich meide ja eigentlich, das klingt jetzt voll doof, so richtig so die Öffentlichkeit, wenn es nicht geplant ist, also sowas wie so ein Live-Event und so ganzen Kram. Ach so, den Namen, den du gesucht hast, Simone. Ah ja, Simone, genau. Simone kümmert sich. Genau, Simone kümmert sich. Genau, und weil ich gestern halt auch wieder nette Menschen getroffen habe, da aus der Szene und hin und her, freue ich mich tatsächlich, wenn wir dann live sind und dann einfach live die Menschen treffen, ist einfach was vollkommen anderes und ist einfach wunderschön, tatsächlich. Ja, ja. Ja. Wir versuchen auch so eine Fotobox zu organisieren, was halt nicht wir versuchen sollen, ich will, dass die da ist. Ich will das. Ich will das, dass die da ist. Das zum Beispiel, wenn Leute, also ich finde es immer, also wenn jetzt ein Live-Event ist, dann sind wir da zwar auf der Bühne und die Leute sind unten und dann interagiert man natürlich auch ein bisschen und dann ist es aber irgendwann vorbei und dann ist es vorbei. Ja. Und sagen wir mal, wir haben 250 Gäste, nicht mit jedem kannst du halt einen riesen Smalltalk halten, aber ich habe Rainer damals den Vorschlag gemacht, hey, lass doch so eine Fotobox holen. Ja. Dann können die Leute mit uns ein Foto machen und dann kann man auch den ein, zwei Sätze schnell noch sprechen. Und das ist dann wenigstens so ein Erinnerungsstück, wenn die Leute das dann bei Instagram posten oder sonst irgendwo und das will ich einfach dabei haben. Also kostenloses Foto ist dann mit uns beiden auf jeden Fall möglich. Genau. Also ich fand die Idee nämlich auch ganz geil. So kann man sich da irgendwas auf den Schreibtisch stellen oder was weiß ich, keine Ahnung, ein Bild. Einfach eine Erinnerung. Ich finde das toll. Also, ja. Ich finde das die Erinnerung, das finde ich toll. Übrigens, auf dem Lohfelder Rüssel ist zwar die Polizei einmal rumgefahren, ich habe extra gefragt. Mhm. Die sind quasi zwischen den parkenden LKWs einmal durchgefahren, aber haben zum Glück nicht das gemacht, was vor kurzem für den Aufschrei, wo wir in der letzten Podcast-Folge ja drüber gesprochen haben, haben sie zum Glück nicht das gemacht, was die Kollegen, NRW oder was da wo das war. Mhm. Also da bin ich ja froh. Ich habe ja echt damit gerechnet, da haben wir ja drüber gesprochen, dass die jetzt flächendeckend quasi alle diese LKWs rausziehen, denn da waren LKWs dabei. Ein LKW, der stand in der Nähe, wo ich mit dem Schewe gesprochen habe, der kam aus Italien. Mhm. Alter, der war am Grade der Illegalität, hat er sich sehr viel genommen. Also so, Der hat einmal mit der Hand, einmal aus der Schaufel der Illegalität alles genommen. Der hatte eine sehr, sehr, sehr, sehr, also eine fucking sehr, sehr tiefe Sonnenblende. Und unten holt er dann das Steinschutzgitter auch noch. Also er hatte wirklich nur so einen Spalt, wo er dann quasi rausgucken konnte. Du Scheiße, fast Panzerfahrzeug. Ja, ja. Aber wirklich, also der war wirklich Junge, Junge. Und dann halt noch ein Bullfänger, der nach vorne geneigt war. Also dann kommt man ja mit der Länge ein bisschen in Bedouille. Also der hatte, also ich weiß gar nicht, wie der da so durch die Gegend fahren kann. So ist unfassbar. In Italien also nicht, ist alles anders. Das ja, darf der dann hier nicht angehalten werden, wenn er Italien-Zulassung hat? Doch, denke ich schon. Ja, das wäre jetzt meine Frage, weil es ist ja straßenverkehrstechnisch relevant. Ja, ja, ja. Also ich denke schon, dass der angehalten werden kann, natürlich. Der fährt ja hier und muss sich dann dementsprechend ja auch hier an die Gesetze halten. Ne? So. Ja. Deswegen, nur weil die Leute jetzt zum Beispiel aus England kommen, dürfen die ja jetzt auch nicht mit 97 über die Bahn prügeln. Ne? So. Ja, das ist stimmt, da hast du recht, ja. Ja, ja. Also, ich hab übrigens den Daniel Schäbe, das kann ich ja jetzt schon mal spoilern, bis das Interview rauskommt, den habe ich gefragt, es gibt nämlich auf Kabel 1 auf den YouTube-Kanal von denen, gibt es eine Folge, wo er in Israel war. Kennst du die? Nee. Aber ich gucke auch kein Fernsehen, ne? Das ist das ja. Das ist ja auf den YouTube-Kanal, du Nasenbär. Ach so, auf seinem YouTube-Kanal. Nee, das habe ich auch nicht gesehen. Nee, auf den YouTube-Kanal von D-Max. Von D-Max? Ach so, nee, ja. Tatsächlich auch nicht. Da gibt's, nee, da gibt es diese Folge. Ich habe Daniel einfach mal gefragt, ob da was gestellt war oder sonst irgendwas. Nee, war nicht gestellt. Er würde mir das auch sagen, es war ohne Kamera. Der hätte es mir auch so gesagt. Und zwar hat er Ken Israel eine Ladung hingeliefert. Ja. Das war halt sehr spannend. Und wurde auf dem Hafen, wo er angeliefert hat, den Zollhafen, festgesetzt. Okay. Er durfte auf eigene Achse in Israel nicht fahren, obwohl er alle Genehmigungen hatte. Mhm. Da geht's halt, und dieses Video bei YouTube von dieser Folge hört halt auf, wo es sich quasi auch auflöst, ob er nun abgeladen hat oder nicht. Man weiß es nicht, weil diese Folge wird nicht fortgesetzt. Mhm. Und also wie gesagt, er wurde da festgesetzt und die wollten ihn nicht in das Land fahren lassen. Obwohl er israelischen da den Fahrerlaubnis da beantragt hatte, Papiere waren alle da und da war er da in so einer Büro, die Behördengänge für ihn erledigten und bla bla. Und die hatten sich halt strikt geweigert, ihn da rausfahren zu lassen. Er musste nur 150 Kilometer in Israel fahren, um das abzuliefern und wieder zurück. Mehr wollte er nicht. Das haben sie ihn aber untersagt. Und er hat mir das halt mal erklärt. Und ich habe gesagt, sag mal, wie lange warst du denn jetzt auf diesem Hafen da? Also er war dann im Hotel, konnte, und der LKW stand da, durfte halt nicht ausgeladen werden und fahren durfte sowieso nicht. Ich sage, wie lange hast du denn in Israel jetzt im Endeffekt verbracht, bis du da mal wieder rauskamst? Und er sagte, 5 Wochen. Oh, wow. 5 Wochen hat er in Israel gestanden, bis die endlich mal diese Ladung abladen konnten und er konnte das Land wieder verlassen. Also Wahnsinn. Und ich sage, wie kommt, sagt er, das war Schikane. Es mit der Vergangenheit Deutschland, Israel was zu tun gehabt haben, sagt er, das war nicht mehr normal. Es waren alle Genehmigungen da, es war reine Schikane. Ja, ja. Und dann rege ich mich über 4 Tage auf beim Zoll in München auf dem Flughafen. Ja, 5 Wochen. 5 Wochen. Hat er dann auch sein Handy da auf den Boden geschmissen und gesagt, ich war stocksauer, das war nichts gespielt. Das Handy hat es aber überlebt. Du musst dir diese Folge auf jeden Fall angucken. Daniel Schäbe ist ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Und ja, da habe ich mit ihm halt drüber gesprochen, dass er, weil ich gesagt habe, bei YouTube auf dem D-Max-Kanal wird es nicht aufgelöst, ob du dann irgendwann jemals abgeladen hast, wie es denn dann weiterging. Das fand ich total schade. Es gibt nämlich nur Teil 1. Ja. Oh. Also die sind wie ich wahrscheinlich mit meiner Polizei-Doku, wo man 7 Monate warten muss auf den dritten Teil. 7 Monate von Teil 2 zu Teil 3, die bringen den bald raus. Ja, ich habe schon so gut wie fertig geschnitten. Naja, siehste, das, ja, dann geht das doch nach vorne. Ja, es kam halt immer irgendwie irgendwo was dazwischen und hin und her. Nee, da haben wir auf jeden Fall nett geschnackt und haben auch gesprochen über seine berufliche Zukunft, weil der ist jetzt mit seinem Bruder, hat er jetzt eine Spedition, sein Bruder hatte vor ihm eine Spedition, er hat seine aufgelöst quasi und er ist jetzt in der Spedition mit seinem Bruder, die machen das jetzt zusammen irgendwie. War mal sehr interessant, weil er sagt, es war einfach nicht mehr machbar mit den erhöhten Spritpreisen, die auf einmal von jetzt auf gleich angetrudelt kamen und man konnte das so schnell, wie das kam, gar nicht auf den Kunden weitergeben, also die Kosten. Ja, ja. Und das hat halt vielen das Genick gebrochen. Das war halt echt Wahnsinn. Hast du eigentlich was erlebt diese Woche auf der Straße? Ja, Was gar denn? nicht, so lange her, Freitag. Du kennst ja die Ausfahrten, die kommen ja immer so plötzlich, ne? Ja, die spawnen. Die spawnen, ja. Und auf der Mittelspur ist neben mir einer, der meint, er muss jetzt da unbedingt diese Ausfahrt rein und muss die nehmen. Vollbremsung, all so ein Quatsch. Das Ende vom Lied ist, er musste weiterfahren, weil er es nicht gepackt hat. Aber der wollte reinziehen, Junge, das hätte so gescheppert. Das hätte so gescheppert. Das. Also während er quasi war mit dir auf einer Höhe oder was? Ja, genau, der war mit mir auf einer Höhe, ja. Also der hat mich, ich war schneller als der Bremsassistent, Junge, dass ich das in meinem Alter noch erlebe. Das, also, Profi. aber ja, du erkennst deine Schweine am Gang, Ja. sage ich immer, ne? Ja, Das ist so, du du weißt siehst. genau, was die vorhaben. Das, Als Berufskraftfahrer kannst du quasi die Verkehrsteilnehmer lesen. ja, das. Im größten Teil funktioniert das auch anhand der Type von PKW, die da gefahren wird. Ja, manchmal funktioniert es tatsächlich, ja. Das, aber. So, da kreide ich mich auch an, gerade so, weiß nicht, so Audi-Fahrer, so wie bei meiner Wenigkeit, die sind immer relativ flott unterwegs. So Ja. BMW, Mercedes, so dass sie, ne, die neueren Modelle sind alle mal relativ flott unterwegs. Und wenn du dann so, ich sag mal als Beispiel, so ein Dacia Logan da hast, Ja, der macht keinen Blödsinn. Das ja, der und der fährt kommt nur immer, Scheiße. ja, und da weißt du auch immer, was da, also manches kannst du an dem PKW sehen, was da drinnen sitzt. So, da fragst du dich auch manchmal, wie hat das funktioniert, dass du auf dieser Straße aktiv dran teilnehmen kannst? Wie hat Ja. das funktioniert? Ja. Und ich finde das auch Oder sehr beeindruckend, wenn die sagen, entschuldige, wenn die sagen, so wie da jetzt bei der Situation, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber vom Erzählen jetzt kann ich es mir ungefähr vorstellen, wie du das meinst. Ich finde das immer so beeindruckend, dass sie sagen, ich muss jetzt diese Ausfahrt nehmen, weil sonst kommt 500 Kilometer keine Ausfahrt mehr und machen dann wirklich riskante Fahrmanöver, nur um von der Autobahn runterzukommen und der LKW spielt überhaupt keine Relevanz mehr. Ja, genau. Das ist, also er hat ja netterweise noch geblinkt, bevor er sich hätte fast totgefahren. Hey. Aber ey, also manchmal, oder genauso wie die Spielchen, die sie mit uns machen, ne? Das, ach komm, das ist das, was ich nicht vermisst habe, ne? Also jetzt, wir hatten jetzt auch die Woche wieder so ein, ich sage immer Bumscontainer dazu, also ein Wohnwagen, beziehungsweise Wohnmobil. Und Soltau zweispurig Überholverbot. Da wird erstmal mit 75 gefahren oder so, ne? So. Ja. Entweder du behältst die Geduld, bis das Überholverbot aufgehoben ist, oder du ziehst dran vorbei, ne? Das Interessante ist, ich habe die Geduld meistens tatsächlich, aber das Interessante ist, sobald das Überholverbot vorbei ist, können die auf einmal sogar 100 fahren. Das ist Wahnsinn. Da merkst du sofort, das muss doch Absicht sein. So dumm kannst du doch nicht sein, oder? Ich weiß, die schlafen manchmal ein und dann sehen die im Spiegel auch hoch, da baut sich so ein großer LKW auf. Ja. Der will mich jetzt überholen und dann geben die Gas. Ja. Nee, Das das. meinst du, ne? Nee. Überholverbot für LKW, da geben die kein Gas. Die wollen dich Ach so. entweder triggern, dass du was Verbotenes tust, in dem Fall überholen Ach im so, meinst du. Überholverbot. Aber danach, sobald das Überholverbot vorbei ist und du willst überholen, kommst du nicht dran vorbei, weil sie dann 100 fahren. Ne? Ja. So, Ja, ja. das sind so die Spielchen und ich erlebe das ja wirklich fast jeden Tag. Ne? Das ist, also, ich kann dann. Ich bin geduldiger Mensch, so ich bleib dahinter, mir ist egal, aber ich würde es gerne mal verstehen wollen. So, warum? Was soll das, ne? So, was haben die Ja, mal, davon? ja, den dann einfach mal befragen. Bruder, was ist denn dein scheiß Problem? Bist du jetzt Hilfs-Sheriff? Was ist doch nicht deine Aufgabe, mich zu tadeln hier? Ja, genau. Ne? So, wegen denen zeige ich es, die fahren nicht schneller als 80. So. Ich hab übrigens mein Videodreh mit dem, wo, ich hatte doch gesagt, dass ich mich mit einer Handballmannschaft und sowas treffe. Hatte ich das im Podcast erwähnt? Im Podcast glaube ich nicht, aber wir hatten so drüber geredet. Ja, weil ich denen einen LKW zeigen wollte und die Gefahren und was und so, bla bla. Tatsächlich musste ich das absagen. Da habe ich dir Oha, noch gar nicht erzählt. okay. Ich wollte dich nämlich den einen Tag fragen, woran man es erkennt, aber dann fiel mir ein, du hattest ja einen Schlaganfall und keinen Herzinfarkt. Ich hatte die letzten beiden Wochen so übelste Brustschmerzen. Das merke ich jetzt übrigens, weil ich vergessen habe, meine Tablette zu nehmen, aber dieses Podcast-Minuten halte ich noch durch. Wo ich gedacht habe, Alter, habe ich hier so Vorhofflimmern oder wie das ganze Dönekens heißt, so richtig ist, also ich muss dir den Schmerz beschreiben, da fängt an, als wie, stell dir mal vor, du hast so eine Chips hier, Paprikachips, und der hängt dir quer in der Speiseröhre. Kennst du diesen Na Schmerz? klar, das ist widerlich. Das, oh, Widerlich, genau. ja. So musst du dir das vorstellen, nur wird der dann immer doller und intensiver. So, also diese Art von Schmerz. Das ist so Mitte Brust. Das hört sich nicht gut an. Nein, habe ich mir auch gedacht, Alter, was ist das für eine Scheiße? Mhm. Und dann hatte ich das letzte Woche wieder und dann auf Montag, also ich habe das dann abgesagt, ich sage, ich muss zum Arzt, ich habe Angst, dass ich einen Herzinfarkt habe. Mhm. Weil ich weiß noch, mein Opa damals, der hat den Herzinfarkt, der ist dann mit noch ins Bett gegangen und nächsten Morgen war der Schmerz dann halt so groß, dass er dann irgendwann mal ins Krankenhaus gefahren ist. Dabei hatte der fast 24 Stunden Herzinfarkt, sozusagen. Ja, ja, ja. Und ich habe gedacht, okay, bevor ich jetzt hier irgendwo hinschlage und das war's dann mit mir, gehe ich mal zum Arzt. Weil das nicht aufhörte. Pass auf, und immer wenn ein Schluck getrunken hat, deswegen nippe ich jetzt hier auch manchmal an mein Bier, liebe Leute, die das mit Video sehen, weil ich diesen Schmerz gerade habe und immer wenn ich was trinke, ist der wieder weg. Das hatte ich während der Nachtschicht auch. Ich habe was getrunken und dann ging der weg. Dann war der weg und dann dauerte es 20 Sekunden, dann fing der wieder steigerungsmäßig langsam an, sich wieder aufzubauen, der Schmerz, und wurde immer doller. Bin ich zum Arzt und habe der Ärztin das erzählt. Ich sage, ich habe hier irgendwie, weiß ich nicht, ich sage, das sticht hier in der Mitte. Ich sage, vielleicht brauche ich mal einen Termin mit einem Kardiologen. Also vorne an Tresen erstmal, zu den Damen, die ich ja auch kenne und die ja auch wissen, was ich so beruflich mache mit YouTube und so, die kennen das alles. Sagen die, was willst du denn hier? Ich sage, du, ich habe keine Ahnung. Ich sage, ich brauche, glaube ich, mal einen Termin beim Kardiologen. Ich glaube, irgendwas stimmt bei mir hier nicht. Ich habe so Schmerzen. Ja, hast du denn schon einen Termin beim Kardiologen? Ich sage, nee. Ich sage, deswegen bin ich hier. Da sagt sie, oh, das kann aber 5-6 Wochen dauern. Ich sage, da bin ich schon tot. Also wenn ich einen Herzinfarkt habe und soll 5-6 Wochen auf einen Termin warten, bin ich tot. Ja. Ja, dann zur Ärztin rein und ihr das erklärt. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, ich weiß, Diagnose ist ganz schnell. Sie haben eine Gastritis. Was ist das? Habe ich auch gesagt, was ist denn eine Gastritis? Ja. Das ist eine, ich musste jetzt selber googeln, was es ist. Es ist eine Entzündung im Magen. Okay. Irgendwie, und gut, da sollte man jetzt auch kein Bier trinken, aber ich hatte jetzt, ach, Scheiße. Trinkst du gerade Bier? Ja, habe ich doch gesagt. Ja, ich musste auf ein bisschen Kontern. Ist alkoholfreies, Mensch. Ja, ist alkoholfreies. Ja. Es ist, und habe ich gefragt, das ist halt so eine Entzündung im Magen mäßig und da nimmt man einfach Tabletten, 2 Wochen, dann ist das durch. Mhm. Das ist nichts Wildes. Mhm. Da habe ich aber gesagt, wo kommt das, wie kriege ich sowas? Also ich hatte, ne, das kann doch nicht sein. Dann sagte sie, haben Sie viel Stress? Ich sage, ja. Ja, dann das. Ich sage, oh, nee. Es muss mich ein bisschen stressfreier irgendwie, fällt mir schwer irgendwie, stressfrei zu sein und mich nicht immer über alles aufzuregen, aber tatsächlich kann das ausgelöst werden durch Stress. Ja, ja, ja. Das Problem ist ja auch, ich kenne das ja auch, für mich ist der Stress aber irgendwie, ich nehme den positiv wahr. Weißt du, was ich meine? Das also, ich halte das nicht für schlimm. Ganz im Gegenteil, wenn ich keinen Stress habe, habe ich schlechte Laune. So, das, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Keine Ahnung. So, Ich bin halt einfach so, wie ich bin. Ich bin so ein quirliger, so ein kleines Rumpelstilzchen des öfteren Mal. aber das kann ich nicht ändern, weil ich so bin, wie ich bin. Also den Charakter änderst du nicht mehr. Ja, ja. Du bist halt so geschaffen, wie du aufgewachsen bist. So. Ich bin halt so. Ich bin jemand, ich kann mich nicht so aus so großen Streitigkeiten immer raushalten. Also sagen wir mal, da ist jetzt irgendwas, ich gehe durch die Stadt und da ist irgendwie dann eine Rangelei und da wird jemand, bla bla, bin ich einer der Ersten, der da hingeht und sagt, hör mal, schwind die alle hier oder was? Darf ich nicht mitmachen hier oder was? Ja, ich kann mich da nicht raushalten oder ich falle dann auch immer irgendwo auf. Also in ich weiß es nicht, ich habe irgendwie so eine Aura, die einen auffallen lässt. Keine Ahnung, warum das so ist. Ja. Und das ist auch mit Stress irgendwo verbunden. Also gerade so Ungerechtigkeiten bin ich ja wirklich der Erste, der darauf anspringt. Kennst mich ja. Mhm. Da habe ich so ein erhöhtes Gefühl, mich da immer einbringen zu müssen. Ja. Und das ist halt auch immer eine Art von Stress. Es gibt ja Leute, die leben so völlig fern von irgendwelchen anderen Aktivitäten, die nicht sie selber so betreffen. Kennst du die? Also die ja, ich weiß, was du meinst. Oder so die typischen Deutschen, die jetzt kommt früher, ich sehe jetzt alle ihre Gärten schon machen und bla bla, ich kämpfe die ganze Zeit mit meinem Rasenmäher, weil Roboter, weil der nicht die Arbeit macht, ich gucke denen immer gerne zu. Weißt du, da, also wenn es ja, eins das gibt. Ist ne, wo, befriedigend, also, ne? Das ist befriedigend, ja, ja. Bist du auch so? Ja, ich bin auch so bescheuert, ja. Meine Freundin sagte immer, na, Almanst du jetzt wieder oder was? Ich stehe dann da. Ich stehe im Garten. und gucke original meinem Rasenmäherroboter beim Arbeiten zu. Es holt mich irgendwie runter. Ja, so, das ist auch ähnlich so wie mit Aquarien und so. Dann sitzt du davor und guckst die ganze Zeit. Und da passiert halt einfach auch gar nichts. Ne? Aber du guckst. Ne? Wie die Fische von links nach rechts schwimmen, wie der Rasenmäher-Roboter meinetwegen von oben nach unten fährt und so. Ja. Es ist halt beruhigend. So. Ja, genau. Das guck ich mir so an. Und dann muss ich dir von einem krassen Zufall erzählen, den ich auf TikTok hatte. Okay. Also das ist wirklich zu krass, glaubt man eigentlich nicht, aber ich verspreche, es ist die Wahrheit. Pass auf. Hat auch wieder mit dem Schäbe zu tun. Der ist live bei TikTok. Okay. Und ich bin irgendwann abends, habe ich gesehen, ach komm, gehe ich mit in TikTok rein. Ich saß hier, komm, ich gehe da mit rein. Ich habe eine Anfrage geschickt und zu dritt in diesem TikTok-Livestream. Und Daniel stellte sich dann mich dem anderen, den ich nicht kannte, offensichtlich nicht kannte, vor. Sagt er hier, das ist German Truck Driver, Kai und hin und her. Und dann sagte der, du brauchst du mir nicht vorstellen, ich kenne den. Und da habe ich noch gar nicht, war normal, so kann es sein, dass der mir irgendein Video gesehen hat oder irgendwo mich irgendwo gesehen hat. Mhm. Und dann sagte ich, du kennst mich. Und dann sagt er, nein, wir kennen uns. Okay. Und ich gucke den an und ich sage, wir kennen uns? Ja, sogar sehr gut. Ich so, gucke auf mein Handy-Display so richtig nah ran und denke, wo kennen wir uns denn? Weil der kam mir überhaupt nicht bekannt vor. Mhm. Und dann meinte er, wir hatten mal dieselbe Freundin. Oha. Und ich so, weißt du, in so einem Livestream so völlig überrumpelt mit, ich sage hoffentlich nicht zur selben Zeit. Nee, du nach mir. Ich so, wie hieß sie denn? Ja, Sabrina. Ein S-Punkt. Ich so, gucke ihn an. Ich sage, ich weiß gar nicht, wer du bist. Sagt er, wir waren beide damals beste Freunde. Wir waren zusammen beim Sicherheitsdienst. Ich muss dazu sagen, nach der Bundeswehr war ich ein Jahr beim Sicherheitsdienst beschäftigt. Mhm. In der Uniklinik. Und dann sage ich, Moppelchen, bist du's? So, Spitzname war immer Moppelchen, aber war gar nicht Moppelchen, war halt so breit. Ja, ja. Und dann sagt er, ja. Ich so, Alter, krass, wo sind deine Haare hin? Wo sind deine Haare hin? Verkauft. Und er so, was hast du denn auf der Nase? Ich sage, Junge, wir haben uns über 20 Jahre nicht gesehen. Okay, das ist cool. Aber hätte er dich nicht erkannt, du hättest ihn nicht erkannt, ne? Nee. Nein, er hätte mir an der Straße vorbeilaufen können. Er erkannte mich von YouTube und hatte mich so verfolgt schon überall weiterhin. Ja. Also er wusste, wer ich bin und wie, bla. Aber ich hätte ihn im Leben, gut, er ist auch ein bisschen mehr Fülle aufgebaut im Gesicht. So ist er halt so, wenn er ab 40, dann ist das so. Ja, normal. Ja, alles gut. Und ich hätte ihn gar nicht erkannt. Und jetzt kommt aber noch das Witzige an der Geschichte. Mhm. Das sage ich heute zum Daniel auf dem Autohof, zum Schäwe, sage ich, sag mal, woher kennst du denn, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht, der verkauft so Sachen auch über TikTok. Mhm. Der macht so mit so Glitzersachen und so. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Ich sage, woher kennst du ihn eigentlich? Ich sage, das war ja so krass, dass das mein ehemaliger bester Freund von über 20 Jahren ist, den ich einfach random im TikTok-Livestream treffe. Da sagt er, du, ich kannte ihn auch nicht. Ich bin zufällig mit dem in einen Livestream geraten. Das ist ja bei TikTok, kannst du ja immer so Matches machen und so Kram. Ja, genau. Mhm. Das heißt, mein ehemaliger bester Freund, hatte überhaupt nichts mit LKWs zu tun und es war auch gar nicht geplant, dass er auf den Schäwe trifft und quasi ich dann dazukomme, weil ich den Schäwe kenne. Das heißt, der Zufall war noch krasser, als er überhaupt schon ist. Ja, ja, das stimmt. Die Welt manchmal ist. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ist unfassbar. Zufälle gibt's. Junge, jetzt habt ihr aber wieder fleißig Kontakt oder was? Oder, nö. Ja, wir werden den auch mal so aufbauen. Der wohnt jetzt bei Fulda. Ich habe gesagt, wenn Motorradzeit ist, dann fahre ich da mal rum, um mal persönlich Hallo zu sagen. Mhm. Es ist schon krass über 20 Jahre her und man trifft den einfach so im Livestream, so random irgendwo wieder. Fand ich unfassbar krass. Ja. Das ist ein Vorteil der sozialen Medien. Würde es das nicht geben, würde ich den nie wiedersehen. Ja, klar, natürlich. Ne? Das ist auch ein cooles, positives Beispiel mal für Social Media. Ja. Social Media ist nicht immer blöd. Social Media ist nicht immer blöd. Es kommt nur darauf an, was man daraus macht oder was andere Leute daraus machen. Richtig. Ja. So sieht's aus. Genau. Und ich habe jetzt in Kassel, muss ich auch nochmal, da machen die auch wieder so, lass mal über Straßenverkehrsplanung sprechen, weil ich verstehe es manchmal nicht. Pass auf. Die haben jetzt vor, kennst du Kassel ein bisschen? Warst du mal in Kassel? Ja, klar, natürlich. Im Großraumverkehr bin ich ja fast alle 2 Tage in Kassel gewesen. Ah, okay. Mhm. Da gibt es diesen großen Kreisel, da wo auch immer der Jahrmarkt bei denen ist. Der ist genau da dran. Kennst du den? Wo es Richtung Autobahn geht? Der sagt, ach so, ja, ja, doch, natürlich. Ja, ja. Der ja, ist ja. zweispurig oder dreispurig, gehst du in diesen Kreisel rein. Genau. Und da, genau. Ja. Der wird jetzt ab nächste Woche wohl erneuert. Straßen, denkst, er wird einspurig gemacht. Okay. Das wird in Kassel schon mal Verkehrschaos auslösen. So, jetzt die Leute aber von Kassel nach Richtung Hannover oder Richtung Göttingen fahren wollen, gäbe es ja noch die Alternative, über die A49 zu fahren. Mhm. Aber auch die wird ab Montag Hä? Teilgesperrt und saniert. Also beide Punkte zur gleichen Zeit. Und da frage ich mich, auch wenn jetzt, sagen wir mal, für den Kreisel die Stadt zuständig ist und für die A49 das Land, was auch immer. Dann kann man sich doch absprechen. Können die nicht miteinander reden? Also das mit dem Kreisel, das ist doch praktisch der Zubringer zur Autobahn, oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Da geht's zur A7. Zur A7, ne? Genau, da geht's zur A7, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, dieses Verkehrschaos Kreisel verhindern willst und fährst dann quasi nördlicher bei Kassel da hinten raus auf die A49, um dann auf die 7 zu kommen, ja. Da hast du auch einen Stau, weil da wird ab Montag auch gebaut. Wird auch ab Montag angefangen. Und da frage ich mich doch, können die nicht miteinander kommunizieren, sagen, ey, wir machen jetzt einen Kreisel, das wird da richtig Verkehrschaos geben, die werden alle über die 49 fahren wollen, könnt ihr mit ein bisschen noch warten oder umgekehrt, das muss doch möglich sein in diesem Land. Das wäre zu einfach. Ich verstehe das nicht. Da könnt ihr euch, keiner kommt mehr aus Kassel raus, nie wieder. So. Nein, die drehen alle ihre Kreise. Die drehen alle ihre Kreise in Göttingen, ja. Kassel. Ja, ich finde das ist halt so ein Punkt, Thema Ausbau etc. Es dauert alles so ewig lang, dann wird das nicht vernünftig kommuniziert. Ja. Und was ist eigentlich in Berlin mit dieser Klimakleber? Die wollten doch Berlin komplett lahmlegen. Kam da? Ich habe da noch nichts gelesen. Habe ich gehört, aber also dass sie das vorhatten, aber da ist wohl nichts passiert. Ne? Ja. Haben sich wohl verklebt. Wer weiß, in welchem Berlin? Wir haben ja in Deutschland zwei Berlins. Vielleicht sind die ja in diesem kleinen Dorf da, das sich ja auch Berlin nennt. Gibt es ein Dorf, das heißt Berlin? Ja, ich glaube ja. Ja, es gibt ein Dorf. Oder heißt das Berlin? Nee, es heißt Berlin, ne? Natürlich, kleines Dorf mit so einem grünen Schild. Vielleicht kleben die da auf der Landstraße oder auf dem Acker oder was. Das ist keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie das da mit den Herrschaften weitergeht. Ich bin gespannt, wie das mit unseren Heizungen weitergeht. Also politisch gesehen. Und ich habe auch gestern auch das Thema gehabt, jetzt gerade auch welttechnisch mäßig sind wir, ich glaube, näher an einem dritten Weltkrieg wie nie zuvor. Das kann sein, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Also. Ja, schau, das ist mein Problem, ich beschäftige mich so viel damit, vielleicht habe ich deswegen Gastritis. Japan rüstet jetzt ja auch enorm auf, militärisch. Ja, das habe ich wohl mitbekommen, ja. Ja, aber die dürften ja laut den Paragraphen 3 oder wie der bei denen da heißt, dürfen die ja keine eigene Armee haben oder keinen Angriffskrieg machen oder sich armeetechnisch. Die heißen bei denen ja nicht Armee, sondern Heimatverteidigung oder sowas. Mhm. Also die haben selber nach dem Zweiten Weltkrieg, berichte ich mich gerne in den Kommentaren, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, reingeschrieben, dass die keine Armee mehr haben und dass sie auf keinen Fall sich mehr an einen Krieg beteiligen dürfen, nachdem sie kapituliert haben im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und die rüsten jetzt auf, zwar nicht als Armee, sondern als Heimatdings, und weil die halt auch Angst haben vor China. Naja. Und ich frage, das erklär mir du ganz kurz, warum überweisen wir eigentlich Milliarden an China, weil sie gelten bei uns noch als Entwicklungsland? Kannst du mir das erklären? Hallo, das ist die, echt jetzt? Machen wir das? Ja. Also keine Ahnung. Also ja. Ich nehme China als Wirtschaftsmacht Nummer 1 war tatsächlich. Ja, aber sie gelten bei uns noch als Entwicklungsland und wir überweisen da Milliarden rüber. Uff, die sind so weit fortschrittlich wie niemand auf der Welt. Also. Ja. Also ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Also wir sind, keine Ahnung. Wie gesagt, ich wusste das nicht, dass Deutschland da Geld hin überweist, keine Ahnung. Meines Wissens ist das noch so. Vielleicht berichtet sich einer, vielleicht googelt mal einer, aber ich meine, das ist noch so. Und? Nächstes Jahr verdienen wir als Lkw-Fahrer mehr Geld. Was? Ja. Du lachst, ich nicht. Weißt du was? Ich lache tatsächlich gerade und du siehst mich nicht mal. So. Das, doch. Das, aber wie? Und weiß mein Chef davon? Dein Chef wird da nicht drum herum kommen, denn es ist ja geplant, Der Mindestlohn wird hochgestuft ab Januar nächsten Jahres. Ja. Auf 14 Euro. Ja, aber ich bin noch drüber. Das heißt, ich krieg gar nicht mehr. Verdammt. Du kriegst weniger, weil wir müssen das ja ausgleichen. Ja, genau. Ich krieg nee, tatsächlich hilft es vielen LKW-Fahrern in unserer Branche, weil wenn die jetzt 12 Euro haben, wenn die 2 Euro mehr bekommen pro Stunde, ist das Ende des Monats echt mehr Geld. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist ja das, was mir ja niemand glauben will, ne? So gefühlt niemand glauben will, dass die LKW-Fahrer am Mindestlohn kratzen. So. Und deswegen sage ich ja auch immer, Leute, das lohnt sich nicht. Geht irgendwo ohne Ausbildung lieber irgendwie auf einem Lager arbeiten. Ja, weil im Grunde genommen, du machst 3 Jahre Ausbildung dafür, dass du dann ein Facharbeiter bist, der dann Mindestlohn bekommt. Das macht keinen Sinn. Ja, ein Facharbeiter, der nicht für Facharbeiter bezahlt wird. Richtig, ein Facharbeiter, der bezahlt wird wie eine Aushilfe. Und das ist ein absolutes No-Go in meinen Augen. So, auf jeden Fall. Ob das jetzt den Spediteuren passt oder nicht, ist mir auch völlig Wayne. Ist das die freie, man lebt doch noch in einem freien Land, noch? Ja, na klar. Ja. Aber ich hatte das Thema tatsächlich beim Grillen. Da saß mir ein, der ist Abteilungsleiter beim PKW-Zulieferer und der saß mir gegenüber an einem Tisch und da sind die irgendwie, also ohne dass ich da involviert war, auf das Thema LKW-Fahrer gekommen und bla bla. Und da meinte er, naja, die LKW-Fahrer, die verdienen jetzt mittlerweile ja auch angemessen hin und her. Und da war es erstmal, wo ich mein Bier fast verschluckt habe. Weggeworfen wusste, aus Versehen. Ja, so, fire in the hole. so, der wusste ja nicht, was ich mache. Ja, ja. Und dann gucke ich ihn an und sage, also das dass LKW-Fahrer jetzt gut verdienen, da muss ich auch mal Einspruch einlegen. Ne? Sagt er, doch, die verdienen jetzt bei uns bla bla mittlerweile so und so und haben dann das und das brutto oder netto, was er da aufgezählt hat. Und dann habe ich gesagt, sei mir nicht böse, ich bin seit über 20 Jahren in diesem Job und beschäftige mich, ich glaube, zu 90% mit dieser Branche und den Mitarbeitern in dieser Branche. Ich sage, was du erzählst, stimmt nicht. Ja. Warum? Ich sage, zähl doch mal von deinem Geld, was du gerade aufgezählt hast, 400 Euro wieder weg. Mhm. Und er meinte, hä? Ich sage, naja, das sind die Spesen. Die rechnet ihr immer ins Gehalt mit ein. Ich sage, das müsst ihr wieder abziehen. Ja. Das und dann meinte er genau das, was ich auch immer sage, ja. Genau, und dann meinte er zu mir, ja, warum soll man die wieder abziehen? Ich sage, naja, wenn ich jetzt 3 Wochen Urlaub habe, kriege ich 3 Wochen keine Spesen. Das heißt, ich verdiene dann, keine Ahnung, 300 Euro weniger, nur weil ich Urlaub nehme. Ja. Ich sage, das ist du als in deinem normalen Job hast du das nicht. Du kannst 4 Wochen Urlaub nehmen und du hast trotzdem dasselbe Geld am Monatsende. Genau. Ich sage, bei uns ist es halt nicht so. Und ich sage, das musst du komplett abziehen und lass einen doch mal langzeitkrank werden. Wenn der die Spesen und Blabla hat, dann ist der halt, der verdient der 400 Euro einfach mal so, einfach mal pauschalisiert, 400 Euro im Monat weniger. Plus, wenn du langzeitkrank bist, nur noch die 65% von der Krankenkasse, ne? Genau. Da kenne ich mich gerade sehr gut mit aus. In dem Thema bin ich voll drin. Das ja, stimmt, du bist Experte. Ja, yeah. So, habe ich gesagt. Die Spesen weggefallen und 35% vom Gehalt, so. Und dann machst du erstmal dicke Backen. Da machst du dicke Backen. Ja. Und das kann nicht sein. Ich sage, und dann musst du noch zurechnen, dass viele, ich fahre zwar auch Fernverkehr mit täglicher Heimreise, so nenne ich das, weil, das eine Mal kam einer bei mir in Livestream bei TikTok, als ich gerade abgeladen habe, ich weiß nicht, der war auf Krawall gebürst, keine Ahnung, was der wollte. Der meinte, ich fahre sowieso nur im Kirchturm rum. Ich sage, wie groß ist denn das Kirchturmgelände? Ich fahre jeden Tag auch 700 Kilometer. Ja, ja. Also das ist doch kein Nahverkehr. Nahverkehr ist 150 Kilometer, vielleicht 200. Das ist Nahverkehr. Ich fahre Nahverkehr. Dann fährst du Nahverkehr. Ich kommuniziere das tatsächlich so. Ich fahre Nahverkehr. Aber es ist doch auch nicht 205 schlimm. 205 Kilometer hin, 205 zurück. Das war's. Ist doch auch nicht schlimm. Ich verstehe auch nicht, warum manche Berufskollegen jemanden dann angehen, nur weil er Nahverkehr fährt. Was kann ich dir sagen? Ich habe solche Leute auch im Stream und tatsächlich, und das ist jetzt nicht unbedingt positiv für alle LKW-Fahrer, aber diese Leute halten sich tatsächlich für was Besseres. Es ist ganz oft so. Na, von wegen, ja, ich fahre ja auch nach Südspanien und hier und da und bla und blub, ja toll. Und? Ich sage, ja und? Deswegen, die Autobahnen sehen eh fast überall gleich aus. Also das interessiert mich nicht. So, ich bin auch schon in Malaga Test mit dem LKW durch die Gegend gefahren und bin auch ohne Einweisung ganz normal. Ja. Das ist unser Job, dafür ist man Profi. Ja, genau, richtig. Ne. So. Aber ich finde es immer so dieses, ja, der fährt nur einen 7,5-Tonner, der fährt nur einen 12-Tonner, der fährt nur einen Nahverkehr, bla bla. Ich fahre keinen Fernverkehr, wobei ich sage, wir müssen da mal die Namen mal detailliert, fern ist von weit weg und nah ist nah. Genau. Und ich fahre, keine Ahnung, runter geht es, glaube ich, 365 Kilometer. Das ist für mich nicht nah. Nee, das ist nicht nah. Nee, du musst ja auch wieder zurück und schon kommst du, schwupps, bist du über deine 700 Kilometer. Genau. Und du hast einen Zeitdruck, weil du willst wieder nach Hause. Genau, ja, aber ich fahre 700 Kilometer und das ist Fernverkehr mit täglicher Heimreise. Das müssen die Leute langsam mal verinnerlichen. Ja. Ja. Und das geht auch an die Berufskollegen. Es ist doch scheißegal, wer was wo fährt. Im Grunde genommen. Das ist doch Latte. Wir haben eine Tour, da kommst du nicht mal auf 100 Kilometer, bist aber trotzdem 13 Stunden unterwegs. So. Genau. Und ja. Logistik funktioniert aber auch nicht nur im Fern-, sondern es muss auch im Nahverkehr verteilt werden. Dafür bist du zuständig. Mhm. So, das ist doch dieselbe Aufgabe. Logistik ist länderübergreifend. Das ist ja auch, wenn Leute immer über ausländische Fahrer und so sprechen, wo ich denen mal sage, Leute, Logistik ist länderübergreifend. So funktioniert das nun mal. Ja, ja. Export, Import, die müssen vom Ausland hierher kommen. Ja, oder umgekehrt, wir müssen ins Ausland. Wir fahren. So. Natürlich fahren wir, das vergessen dann immer welche, die dann immer so ausrasten. Ich bin täglich nach Dänemark gefahren, täglich. Also immer dieselbe, da war mein Abholer, ne? Danfoss, ich weiß nicht, ob du die Firma kennst. Ey. Und, aber da bin ich jeden Tag nach meiner Tour, also ich habe die Tagschicht gehabt nach Flensburg, habe da meine 5 Kunden abgegrast und bin dann rüber nach Dänemark und habe da abgeholt. Import. Ja. So, bums. Ja. Ja, aber so ist es nun mal. Ja, ja. Aber wenn du dann hörst, immer die ganzen ausländischen Fahrer hier und so, ich sage, ja, ey, wir sind im Ausland auch ausländische Fahrer. Was jetzt? So. Ja, und so. Und dann darf man eins, also die Leute verwechseln das immer. Oder die denken nicht drüber nach. Nee. Ich sage mal, der Bulgare, nur einfach als Beispiel, der sitzt ja nicht am Mittagstisch mit seiner Frau und seiner Familie und sagt, ey, weißt du was? Morgen fahre ich jetzt mit dem LKW nach Deutschland und lade da ab. Sondern die Spedition gibt ihm den Fahrauftrag. Er macht einfach nur das, wofür er da ist, er fährt. Ja, genau. Wo der hinfährt, ob der jetzt nach Polen fährt, Litauen oder nach Deutschland rein oder sonst irgendwas, das hat doch nicht er zu entscheiden. Nee. Wie kann ich denn dann den Bulgaren, ich sag mal, verbal angreifen, nur weil er einfach seinen Job macht? Die Leute müssen das mal langsam verstehen. Ja, also vor allen Dingen weißt du das als Fahrer ja ganz oft vorher gar nicht, wo du hingeschickt wirst, ne? Also war es bei mir zumindest, ne? Ist immer so, Überraschungspaket. Ja, selbst wenn. Es ist ja eine Ware, die in Deutschland benötigt wird. Die muss er dann schon bringen. Ja, genau. Ja. So, also die bringen von der Firma das, was die produziert haben, hier nach Deutschland, damit wir es konsumieren können. Oder damit wir es weiterverarbeiten können. Das ist Logistik, das kleine Einmaleins, Herrgott, noch eins. Das muss man doch mal kapieren. Nee, einige wollen das, glaube ich, gar nicht kapieren. Und das ist auch Absicht. Das ist, die blenden sowas aus, damit sie weiter haten können. So, ne? Das ist so. Das ist mir ganz oft schon aufgefallen. Ja, und der Punkt ist, wir deutschen Fahrer könnten das alleine gar nicht bewerkstelligen. Wer soll denn das fahren? Wo soll denn das herkommen? Eben, gerade wo bei uns jetzt mittlerweile über 100.000 Fahrer fehlen. Also wir sind ja auf die angewiesen, aber sofort, so funktioniert In- und Export, Herrgott, noch eins. Aber was ich damit sagen wollte, ist doch egal. Ich würde niemals auf die Idee kommen, zu dir zu sagen, hey, du bist arbeitest zwar 13 Stunden, aber du machst ja gar keine Strecke. Du bist für mich kein richtiger LKW-Fahrer. Das höre ich ganz oft, tatsächlich. Also ist echt so. Quatsch. Ja klar, natürlich. Ne? Aber dann meckern, wenn die Pakete nicht pünktlich kommen. Das sind mir die richtigen, Alter. Du verteilst ja, glaube ich, was du machst, du verteilst ja zwischen den Paketzentren, ne? Ja, genau, von DHL-Hub zu DHL-Hub. Ja, ja, also, ist ja wichtig, weil von dem anderen DHL-Hub geht es dann auf die Long-Distance-Tour in irgendeine andere Stadt weiter, richtig? Genau, richtig, ja. So, das muss ja so funktionieren, Umverteilung. Es ist aber in dem Fall nicht Pakete, sondern DHL-Freight, also alles das, was größer ist als die Pakete, ne? Also für Großkunden tatsächlich. Ja, aber du bringst es zum, weil es von dort aus der Knotenpunkt ist, um es weiter zu transportieren in eine weiter entlegene Stadt oder sowas. Ja, genau, richtig. Ja. Also bist du quasi die Verknüpfung zwischen dem einen und dem anderen, damit die Güter da dazwischen ausgetauscht werden, weil die einen, sage ich mal, nur mal jetzt, die einen fahren nur in den Süden und die anderen fahren nur in den Norden. Richtig. Nur als Beispiel. Genau. Und du musst halt die Nordpakete zum Süd und so weiter und so fort. Ja, so. Genau. Und vom Süden in den Norden dann. Ne? Genau, aber das ist doch auch Logistik. Ja klar, also was dahinter steckt, hinter meiner Popeltour, das willst du gar nicht wissen, Alter. Das ist wirklich wild. Also das ganze Logistiksystem von DHL ist schon, ich sag jetzt mal, Next Level, ne? Das ist so. Also die machen das wirklich gut. Also ich weiß, ich schimpfe auch manchmal auf DHL so, aber da steckt so viel dahinter, so viel. Das ist Wahnsinn. Guck mal, ich fahre ja für Nightstar Express. Beziehungsweise ich habe MAN geladen und fahre dann runter zu Nightstar. Und wenn ich unten ankomme, dann warten die ja schon auf mich. Dann laden die das ganz schnell ab auf 12 Tonner. Da stehen, aktuell sind es nur 4. Da laden die alles drauf. Ja. Und die fahren dann zu den Endkunden, weil um 7 Uhr morgens, weil es am Abend 18 Uhr konnten die dann noch bestellen, Ersatzteile. Und das muss nächsten Morgen um 7 Uhr beim Kunden zugestellt werden. Also ja. Das ist schon... Express, genau. Der Express habe ich auch drauf. Deswegen, ich kenne das. Ja, und das ist wirklich, ich finde es immer nur traurig, dass viele, keine Ahnung, ob das so ein, ob sie ihr Selbstwertgefühl damit aufbessern wollen, weil die sagen, ey, ich fahre ein Silo, ein Kippsilo oder ich fahre Schwerlast oder ich fahre das und bin was Besseres als du, der quasi nur ein, fährst Gliederzug, ich fahre einen Kofferauflieger. Ja. Dann gibt es auch die Leute, die sagen, guck mal, wir sind das Beispiel, ich bin ein Aufliegerfahrer, du bist ein Gliederzugfahrer. Ich fahre keinen Gliederzug. Nee, Sattel. Ach nee, du fährst auch einen Auflieger. Ja, genau. Okay. Aber du kennst doch die Leute, die sagen, nur Gliederzugfahrer können richtig LKW fahren. Ja, das, ach, hör auf. Das, ach, hör ich finde es so schlimm, dass wir uns selber so zerfleischen müssen. Ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen, was glauben die, was ich in den 29 Jahren alles schon gefahren habe? Ich will das ja auch gar nicht breitreten. Ich mache das auch meistens nicht. Ich denke immer nur, komm, lass sie labern, Alter. Lass sie labern. Ja. Ja, Gliederzug fahren, ja, natürlich ist es ein bisschen schwerer, als ein Sattelzug zu fahren, ja, aber dafür bin ich auch schon ganz andere Dinge gefahren. Ich bin, also das Breiteste, was ich gefahren habe, war 7,5 Meter breit. Das Höchste, was ich gefahren habe, war 13,5 Meter hoch. Das Längste, das ich gefahren habe, das waren 55 Meter. Also, ganz ehrlich, ich prall damit nicht rum, aber ich denke, komm, lass sie labern, dann fühlen sie sich vielleicht besser und dann ist es gut. So, das... Ich habe in meinem ersten Jahr Berufsjahr habe ich ja auch Gliederzug gefahren, bin dann zum Auflieger rübergekommen und dann blieb es aber auch dabei. Ich sage aber auch einfach mal, wenn ich jetzt auf den Gliederzug komme, meine Synapsen sind jetzt auf Gliederzug verknüpft. Ich bräuchte eine Zeit lang, um wieder, also quasi beim Rückwärtsfahren in die richtige Richtung zu lenken, statt in die gegengesetzte. Ich habe es ausprobiert, ne? Ja, das aber... Das ist so schlimm. Aber ja, es hat geklappt. Ja, aber wenn du auch, wie ich, 20 Jahre jetzt Auflieger fährst, oder das ist vielleicht was anderes, aber einfach mal so, dann bist du halt darauf trainiert. Ja, du programmiert, das ist ein automatischer Ablauf, ne? Ganz genau. Aber ich war bei einem Freund von mir, der hat ja 3 Fahrschulen und der macht auch LKW-Schulungen. Und da bin ich ja, sagt er, komm, hör auf so rumzuprahlen, setz dich rauf da und warte jetzt mal, meine Aufnahme ist gerade beendet worden, ich habe keinen Speicherplatz mehr, warte mal. Kai hat gerade Probleme mit der Aufnahme. Ihr hört ihn noch, ihr seht ihn nur nicht mehr. Und, weil jetzt kann ich mir ausziehen unten rum. Ja genau, jetzt kann er freischwingend wieder durch den Raum laufen. Macht er übrigens öfter. So. Ja. Scheiße, also, nee, ich habe irgendwie... Was denn? Ich habe technische Probleme gerade. Ja, aber wir haben alles im Griff, total. Wo waren wir? Achso, beim Gliederzug fahren. So. Und dann bin ich halt... in das Auto rein, auf- und abrücken und so. Und was soll ich sagen, beim dritten Versuch hat es wieder geklappt. Ne? Und was sagt was sagt der Fahrlehrer dazu? Sagt doch, einmal gelernt, das verlernst du nicht mehr. Du brauchst, am Anfang brauchst du ein paar Versuche, aber du kriegst es wieder hin. Und das war auch so. Genau, das wollte ich damit sagen. Also das ist einfach nur eine Lernsache, wenn man nicht ganz untalentiert ist. Dann kriegt man das auch wieder hin. Aber damit wollte ich zum Abschluss einfach nur sagen, Leute, hört auf, euch gegenseitig fertig zu machen und jedem irgendwelche Kompetenzen abzusprechen. Das, was wir machen müssen, ist zusammenhalten. Und das ist, glaube ich, wichtiger als alles andere. Und egal, ob ihr eine Zwiebacksäge fahrt oder einen richtigen LKW, ich lässt da ja auch immer gerne, aber zum Spaß. Ne? Ich sage immer zu den 7,5 Tonner, sage ich immer Zwiebacksäge. Ach so. Der Andreas Schubert hat immer Schleifer gesagt. Ja, oder so, genau. Gut, dann sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen und sehen uns oder hören uns in nächste Woche wieder. Auf jeden Fall, zu Folge Nummer 21. Richtig. Jetzt habe ich es langsam. Und vielleicht gibt es dann schon Neuigkeiten zu live. Oh, ich würde mich so freuen. Also wir sind da wirklich dran, Freunde, wir sind wirklich dran und freut euch einfach. Freut euch einfach, wir sind auch hyped und es geht vorwärts, es geht vorwärts. Wünsche euch eine angenehme Arbeitswoche. Haltet die Ohren steif, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.